Kundgabe 4038. Empfangen durch Bertha Dodde am 10. bis 13.05.1947. Brot des Himmels. Geistige Sonne. Stimme des guten Hirten. Versäumet nicht, eurer Seele die Kost zu bieten, die ihr das ewige Leben sichert. Versorget sie reichlich mit Nahrung. Lasset nicht nach in eurem Streben, nach Vollkommenheit. Dann werdet ihr euch auch mein Wohlgefallen erringen, und meine Liebe wird euch umsorgen und hüten, und nichts wird euch mangeln, körperlich und geistig werden eure Bedürfnisse gedeckt sein, und ihr werdet in vollster Wahrheit stehen. Ihr werdet wissend werden und doch keinen anderen Lehrmeister brauchen als mich. Ihr werdet mit jeder Frage zu mir kommen können, und ich werde euch niemals ohne Antwort lassen. Begehret also mein Wort, denn dies setze ich zur Bedingung, so ihr gesättigt werden wollet mit dem Brot des Himmels, mit der Seelennahrung, die euch ständig zur Verfügung steht. Begehret sie, verlanget danach, und so sie euch geboten wird, labet euch daran und schöpfet unentwegt aus dem Born des Lebens, und ihr werdet empfangen Kraft und Licht. Jegliche Schwäche wird euch fernbleiben, und voller Weisheit werdet ihr sein. Und daran erkennet ihr, dass meine Gabe göttlich ist. Ihr erkennet den Wert meiner Gabe, und ihr werdet selig sein, dass ich mich eurer annehme in jeder geistigen Not und auch in jeder irdischen Bedrängnis. Was ich euch gebe, ist nichts Neues, sondern die ewige Wahrheit. Das heißt, sie muss, wenn sie Wahrheit bleiben soll, unverändert bleiben, wie sie von mir ausgegangen ist. Menschlicher Verstand aber verändert viel. Er sucht ständig zu verbessern. Und da meine Gabe jedes Verbessern wollen unnötig macht, ist es verständlich, dass nur eine Veränderung dessen erzielt werden kann, was als ewige Wahrheit von mir ausgeht. Also ist es auch verständlich, dass mein Wort nicht so erhalten bleibt und es immer wieder einer Reinigung bedarf, soll es als mein Wort auf Erden verbreitet werden. Und darum biete ich selbst mein Wort immer wieder denen dar, die hungern und dürsten nach der Nahrung der Seele. Und diese werden in der Wahrheit stehen. Sie werden nicht zu befürchten brauchen, ein mangelhaftes Wissen entgegenzunehmen oder es falsch zu verstehen, weil die Übermittlung der reinen Wahrheit mein Wille und mein Ziel ist, solange Menschen auf Erden wohnen, weil nur die Wahrheit zum ewigen Leben führen und der Seele zur Vollkommenheit verhelfen kann. Und ich werde darum meinen Dienern auf Erden ein immer getreuer Begleiter sein. Ich werde sie Wege führen, wo ihnen die Menschen begegnen, die nach meinem Himmelsbrot hungern, die Verlangen haben nach Seelennahrung und deren Leben Liebeswirken ist, weshalb sie auch nach mir verlangen. Ihnen trete ich durch meine Diener selbst nahe. Ihnen gebe ich Aufschluss über Fragen des Herzens. Ihnen lege ich die Gedanken ins Herz, so dass sie meine Diener um Belehrung angehen. Und dann spreche ich selbst durch diese. Und also empfangen die hungernden Menschen von mir selbst das Brot des Himmels, die volle Wahrheit, die ihrer Seele geistige Nahrung ist. Und es wird die Seele sich aufwärts entwickeln. Sie kann nicht zurückbleiben in der Entwicklung, so sie von mir selbst die Speise entgegennimmt, die ich mit meiner Kraft gesegnet habe, die also nimmermehr wirkungslos bleiben kann. Und wo meine Diener emsig tätig sein können, dort wird bald helles Licht die geistige Nacht erleuchten, und die Menschen werden sich nicht mehr vor der Finsternis fürchten, denn für sie ist der Morgen angebrochen, dem bald der helle Tag folgen wird, wo der Sonnenschein hindurchbricht und jegliche Dunkelheit verjagt. Und so einmal die geistige Sonne aufgegangen ist für die Menschen, gibt es keine Nacht mehr. Dann wird das Licht ewig leuchten und für die Seele eine unendliche Wohltat bedeuten. Denn ihr Urzustand war hellstes Licht und die Dunkelheit eine Folge der Sünde wider mich, eine Folge der Überheblichkeit und Abkehr von mir. Nun aber ist sie in Liebe mir verbunden auf ewig, und sie muss daher auch unaussprechlich selig sein. Darum lasset die Seele auf Erden nicht darben, gebet ihr, was sie dringend bedarf. Geistige Nahrung, Speise und Trank aus den Himmeln, gebet ihr mein Wort, indem ihr den Willen aufbringet, dieses zu empfangen, direkt oder indirekt. Und die Seele wird Anteil nehmen an mir, an meinem Wort, so euer Wille mir zugewandt ist. Lasset nicht das Köstlichste an ihr vorübergehen. Lasset nicht das lebendige Wasser verströmen, ohne dass ihr euch daran labet. Schöpfet und trinket aus dem Born des Lebens und sättigt euch an dem Wort, das meine Liebe euch bietet. Und wollet ihr ganz besonders bedacht werden, dann übet euch, dass ihr mich selbst zu hören vermögt. Lauschet nach innen und achtet eurer Gedanken. Und ich werde zu euch sprechen, fein und leise. Doch ihr werdet meine Stimme erkennen, die Stimme des guten Hirten, der seine Schafe rufet, weil er keines davon verlieren will. Ihr werdet als meine Kinder die Stimme des Vaters erkennen. Denn wer sich in tiefster Liebe mir nähert, dem neige ich mich zu mit meiner Vaterliebe. Und das Kind wird meine Liebe spüren und wird glücklich sein im Besitz der Wahrheit, die es von mir empfängt. Und es wird mir immer näher kommen durch die Wahrheit und sich zuletzt verbinden mit der ewigen Wahrheit. Es hat sein Ziel erreicht und wird selig sein auf ewig. Amen.